50 languages. 53. 53. Geschäfte. Geschäfte. Wir suchen ein Sportgeschäft. Wir suchen ein Sportgeschäft. Wir suchen eine Fleischerei. Wir suchen eine Fleischerei. Wir suchen eine Apotheke. Wir suchen eine Apotheke. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen. Wir möchten nämlich Salami kaufen. Wir möchten nämlich Salami kaufen. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Ich suche einen Juwelier. Ich suche einen Juwelier. Ich suche ein Fotogeschäft. Ich suche ein Fotogeschäft. Ich suche eine Konditorei. Ich suche eine Konditorei. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen.